Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. Einbruch in Familienhort, viele Flüchtlinge weitergereist und Heimsiege für Langendamm. Am Mikrofon Carolina Pfau. Die Wohnungen in Nienburg werden knapp. Das ging nun aus einer Wohnungsmarktanalyse des Pestel-Instituts aus Hannover hervor. Demzufolge braucht der Landkreis in diesem Jahr mehr zusätzliche Wohnungen für Flüchtlinge, als fertiggestellt werden können. Es seien derzeit aber noch relativ viele leerstehende Wohnungen auf dem Markt. Die Sporthalle der berufsbildenden Schule Nienburg wird aktuell als Erstaufnahmelager für Flüchtlinge genutzt. Das Land Niedersachsen hatte vor knapp 2 Wochen dem Landkreis die Ankunft von 200 Hilfesuchenden angekündigt. Von den ersten 100 waren am Anfang der letzten Woche nur 54 geblieben. Nun folgten weitere Flüchtlinge. Dazu Martin Krone, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes. Es sind am vergangenen Freitag 100 Personen zu uns gekommen, die sind aber überwiegend schon wieder weitergereist. Wir hatten dann gestern am Dienstag noch einmal 2 Busse, die angekommen sind mit weiteren 106 Personen. Auch von diesen Personen haben die meisten den Wunsch geäußert, weiterreisen zu wollen. Und aktuell haben wir jetzt noch eine Belegung von 40 Personen. Zu einem Einbruch in den Familienhort in Nienburg kam es am vergangenen Wochenende. Bislang unbekannte Täter hebelten Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Entwendet wurde Geld aus einer Kassette. Die Polizei Nienburg hofft nun auf Zeugen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SCB Langendamm konnte in der 2. Billard-Bundesliga am Wochenende 2 Heimsiege verbuchen. Zunächst trafen die Nienburger auf Höhentrupp. Diese Partie gestaltete sich relativ einseitig und ging am Ende mit 8:0 an Langendamm. Weiterhin spielte der SCB dann gegen die Billardgemeinschaft Kösfeld. In einer engen und spannenden Begegnung waren es auch hier die Langendammer um Therese Klompenhauer und Sven Daske, die den Sieg davon trugen. Hier stand am Ende ein 5:3 auf der Anzeigentafel. Langendamm steht nun aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.